Hören Sie nun das allmähliche Verstummen des Kinoerzählers in der Tonfilmzeit. Ein Hörspiel von Gerd Hofmann. Der Geist ist willig, doch das Bett ist warm. Aber trotzdem. Auf, alter Mann. Junge, bist du schon munter? Ja, ich bin munter. Weißt du, was heute vor uns liegt? Ja. Dann zieh dich an. Ich bin schon angezogen. Dann zieh ich mich an. So. Sauber sind wir auch. Wie ist das Wetter? Die Witterung? Kalt. Also die langen Unterhosen. Auf, nun, der Zug wartet nicht. Das tun sie alle nicht. Und wo, Junge, ist deine Großmutter? Sie ist nebenan und hat schon für jeden ein weiches Ei gekocht. Mm. Und ein hartes zum Mitnehmen. Danke, danke. Dazu für jeden einen Apfel und eine saure Gurke. Und für den Großvater ein Tütchen mit Steinsalz. Mhm. Ohne Salz sind Eier schädlich. Dazu eine Karte vom Königreich Sachsen. Und eure Thermosflasche mit heißem Blütentee. Danke. Danke. Wirst du heute mit Herrn Teilhaber sprechen? Nicht heute. Sondern wann? Später. Später. So, Junge, du darfst den Rucksack tragen. Ich immer. Weil ich schon meinen Spazierstock trage. Und außerdem, der Rucksack passt nicht zu meinem Künstlerhut. Bist du sicher, dass du diese Woche, statt dir eine andere Stelle zu suchen, mit dem Kleinen schon wieder ins Kino ziehen musst? Sicher. Na, dann kommt gesund zurück. Falls ihr überhaupt zurückkommen und euch nicht woanders niederlassen wollt. Bis jetzt sind wir noch immer zurückgekommen. Na? Was bleibt einem armen alten Mann und seinem unmündigen Enkel auf der Welt sonst noch übrig? Und nun beeil dich, Junge, der Zug geht gleich. Los, Junge. Los, lass uns reinklettern, ohne Rücksicht. In den ersten Wagen? Da haben wir die beste Sicht. Hoffentlich kommt sonst keiner rein. Ich werde eine von meinen Stumpen rauchen, da kommt keiner. Und wann fahren wir? Wenn die Lokomotive noch mal pfeift. Jetzt winken sie alle. Wink auch. Worauf wartest du? Wem denn? Irgendeinem. Deinen Stock und deinen Hut und unseren Rucksack legen wir. Sehr richtig. Und wo sitzt du? Dir gegenüber, wie immer, wo sonst? Die Beine? Strecken wir aus. Und die Hände? Die lassen wir ruhig runterhängen. Also fährst du mit dem Rücken voran? Mit dem Rücken voran. Aber da siehst du ja gar nicht, was kommt. Ich kenne die Welt schon. Es riecht hier nach kaltem Zigarrenrauch. Und nach unseren sauren Gurken. Und wann werden wir die verspulen? Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Wenn wir ein Stück gefahren sind. Zuerst ein Weilchen über Land und dann... Wie kannst du statt über Land noch sagen? Durch Wald und Feld. Und noch? Über Stock und Stein. Und noch? Immer der Nase nach. Sehr richtig. Das reicht. Und wohin fahren wir diesmal? Nach Wittgenstein. Ist das weit? 2 Stunden. Und bist du sicher, dass es da ein Kino gibt? In Wittgenstein? Sicher. Das Tivoli. Kannst du das sagen? Tivoli. Gut. Warst du schon im Tivoli? Nein. Und woher weißt du dann? Ich stelle es mir vor. Das Tivoli? Das Tivoli. Überall, wo wir hinfahren, gibt es Kinos. Sehr richtig. Überall. Und wenn es keine gäbe? Da führen wir nicht hin. Und wenn es gar kein Kino gäbe auf der Welt? Kein Kino? Ja. Da säßen wir jetzt zu Hause und weinten. Und wenn es zu ist, das Tivoli? Dann fahren wir woanders hin. Wohin? Nach Rochlitz. Oder nach Flöha. Mit 2-mal umsteigen, nicht? Richtig. In Flöha essen wir dann jeder eine Bämme. Und ein hartgekochtes Ei. Und eine saure Gurke. Und schauten uns. Nach der Kirche und dem Gewerbemuseum. Das Kino an. Das Regina. Ja. Das Regina. Hoffentlich spielt heute eins. Du meinst in der ganzen Gegend? In der ganzen Gegend. Aber natürlich spielt eins in der Gegend ohne Kino. Wo kämen wir denn da hin? Hallo? Ist niemand da? Wird heute nicht gespielt? Was wollen Sie? Doch, wir haben eine lange Reise hinter uns. Der Steppke ist mein Enkel. Und weil das Wetter so schön war und wir heute frei haben, haben wir uns gesagt, warum fahren wir heute nicht mal nach Flöha und schauen uns... Wittgenstein. Ja. Warum fahren wir heute nicht mal, wenn es schon nicht regnet, nach Wittgenstein und schauen uns das Regina an? Wir haben... Tivoli. Wie? Das Tivoli. Das dortige Tivoli an. Ja. Ich habe nämlich auch ein Kino. Und? In Limbach. Es ist aber bloß ein kleines. Deshalb also. Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Dürfen wir bei Ihnen mal eintreten und uns ein bisschen umschauen? Gratis? Wieso gratis? Weil ich in mein Kino die Kollegen auch gratis reinlasse. Es heißt Apollo. Ach so. Großvater. Ja? Aber wir haben doch gar kein Kino. Das gehört doch Herrn Teilhaber. Die genauen Besitzverhältnisse gehen den Mann nichts an. Er steht hier auf seinem Posten und tut seine Pflicht. Na? Und das ist... Sag's ihm noch mal. Ich bin der Enkel und heiße Gerd. Hab aber noch nie was gehört von Ihrem Kino. Wir sind nicht so bekannt. Es gibt uns aber trotzdem. Heute wollen wir uns mal Ihr Kino anschauen. Bitte, wenn Sie Karten haben. Dann lassen Sie einen alten Kollegen und seinen Enkel also nicht umsonst rein. In diesen Kinozeiten? Der Tonfilm im Kommen, da wirft das Geschäft nichts ab. Und was zeigen Sie für die Zahlen? Student von Prag. Das ist was Feines. Mit Paul Wegener und Grete Berger. Und Lida Salmonova. Wo der Student Balduin dem armen teuer Scapinelli sein Spiegelbild für 100.000 Gulden verkauft. Sehr richtig. Scapinelli musste wissen, er ist der Teufel. Und Balduin kriegt sein Spiegelbild nie wieder. Ach so. Stimmt alles. Jedes Wort. Schön. Dann also, wenn es nicht anders geht, anderthalb Parkett. Wir zahlen bar. Falls Sie für den Kleinen nicht zufällig eine Freikarte haben. Er sitzt immer ganz still. Wenn Sie wollen, kann ich ihn auch auf den Schoß nehmen. Nein. Solche Sitten wollen wir hier gar nicht erst einführen. Und Freiplätze haben wir nicht. Kino ist immer ganz leer. Schön, dann eben anderthalb. Bitte. Was machen wir jetzt? Tja, was macht man, wenn man weder einen Zug noch einen Bus findet? Da stellt man sich wie wir an die Landstraße nach Oberfrohnach. Und hält ein Auto an, sehr richtig. Und wenn's vorbeifährt? Wenn man lange genug wartet, kommt schon mal eins, das hält. Willst du heute nicht mal den Rucksack nehmen? Weißt du... Zu meinem Spazierstock und dem Künstlerhut und zu den vielen Gedanken, die ich im Kopf habe, passt kein Rucksack. Und zu dem, was ich im Kopf habe, passt da einer? Ja, zu dem, was du im Kopf hast, passt dein Rucksack ausgezeichnet. Denkst du wieder an Herrn Teilhaber, dass er sein Kino zumachen will? Psst, davon reden wir nicht. Daran denken wir bloß immer. Los, jetzt kommt's drauf an. Halt! Halt, stehen bleiben! Wir wollen mit! Wir müssen dringend nach Lichtenau. Fahren Sie zufällig in diese Richtung? Wir wollen mit! Haben Sie noch Platz für anderthalb Personen? Nach Lichtenau? Jawohl. Mit dem Krümel da? Mit dem Krümel. Gut, dann springen Sie rauf. Danke. Komm. Was wollen Sie denn mit ihm in Lichtenau? Kommt er in die Schule? Aber keine Spur, die will ihn noch nicht. Ich habe ihm in einem schwachen Moment versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen, weil heute wieder Montag ist. Aha. Ja. In Lichtenau sind, wenn ich mich recht erinnere, die Ballastlichtspiele. Und die zeigen gerade was ganz Feines, was wir uns schon immer mal haben anschauen wollen. Die zeigen die Straße. Kennen Sie den Film? Nee. Ach, Sie Armer, wirklich nicht. Er ist mit Eugen Klöpfer und Luzi Höflich. Nie gehört. Ein wunderbarer Streifen, ganz unvergleichlich. Sozusagen ein Meisterwerk. Haben Sie wirklich nie davon gehört? Nicht, dass ich mich erinnere. Nun, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz frisch, aber... Also, er geht so. Ein Mann stürmt aus seinem Haus, weil er sonst wegen der Enge erstickt. Wie man das versteht, wie man ihm das nachfühlt, wie man gleich bei der Sache ist. Dieser Mann, wie gesagt, möchte was erleben. So wie wir. Ja, so wie wir. Deshalb läuft er einer Frau in ihrer Wohnung nach. Aber da mordet, wie es der Zufall will, der Ehemann der Frau im Nebenzimmer gerade einen ihrer anderen Galane, der ja auch nachgelaufen war mit einem langen Messer. Danach fliehen alle. Nur der Mann, der was erleben wollte, wird verhaftet und wegen Mordes um ein Haar aufgehängt. Er kann dann aber sagen, wer der wirkliche Mörder ist, und kehrt zu seiner Frau, die er betrügen wollte, zurück. Er entschuldigt sich bei ihr und kauft ihr einen Nelkenstrauß. Ja. Ich hoffe, es wird dem Kleinen gefallen und er lernt was draus. Mir hat seinerzeit jedenfalls gefallen. Er ist übrigens mein Enkel. Ach so? Guten Tag. Aha. Man braucht Geduld, wenn man freikommen will im Leben. Wollen Sie freikommen? Sie nicht? Nun. Wir sind immer viel unterwegs, der Kleine und ich. Sozusagen aus Berufsgründen. Wir müssen ins Kino gehen. Ich würde auch gerne, wenn ich mehr Zeit hätte. Lust hätte ich schon. Ja, ich habe Glück mit meinem Beruf. Solches Glück hat nicht jeder. Das muss man sich verdienen. Was sind Sie denn? Ich komme von Berufswegen viel ins Kino. Ich bin im Kino angestellt, es gehört praktisch mir. So, da sind wir. Jo, komm. Also dann viel Spaß fürs Herz und für die Seele, falls was dabei ist. Und für Auge und Ohr. Es ist ein Stummfilm. Na, dann eben nur fürs Auge. Da fährt er, der Dummkopf, und merkt nicht, dass ich durch diese Fahrerei alles durcheinander bringe. Die Straße läuft ja gar nicht in Lichtenau, die läuft ja in Schopau. Hier läuft ja die Puppe. Und mit wem ist die? Die Puppe ist natürlich mit Ossi Oswalder und Hermann Thiemig. Da flieht ein schüchterner Jüngling aus Angst vor der Ehe in ein Kloster. Dort heiratet er, um endlich Ruhe zu haben. Eine Puppe. Sie ist dann aber gar keine, sondern eine hübsche junge Dame, sodass er sich mit der jungen Dame ins Bett legen und glücklich sein muss. Und was machen wir bis dahin? Ja. Jetzt kaufen wir uns, weil wir Fahrgeld gespart haben, jeder ein großes Eis. Und ein Fünferstückchen. Dann schauen wir uns die Sehenswürdigkeiten von Lichtenau an. Gibt's denn hier welche? Dann müssen wir eben suchen. Und dann? Und dann. Was soll das? Im Kino lassen wir uns Programme geben, am besten den ganzen Stoß, damit wir auf der Rückfahrt was zu blättern haben. Vorher gehen wir natürlich in die Puppe. Und nächste Woche? Wohin gehen wir da? Wir wollen nach Kursdorf. Das ist mein Enkel. Ist da ein Kino? Keine Ahnung. Glauben Sie, wir schaffen es heute? Tja, in letzter Zeit wird er nicht mehr so recht. Und heute? Will er heute? Das weiß ich auch nicht. Jetzt ist er stehen geblieben. Laufen wir jetzt nach Kursdorf? Nein, er fährt gleich weiter. Nicht wahr, er fährt doch weiter. Ich schau mal nach. Und wir? Was machen wir inzwischen? Wir springen raus und vertreten uns ein wenig die Füße. Fährt er dann weiter? Aber natürlich fährt er dann weiter, warum sollte er nicht? Er fährt doch weiter, oder? Mistkröte. Sicher. Eine Schneckenfliege. Und was macht er jetzt? Er zahlt es ihm heim. Glaubst du, das hilft? Ja, er versucht es eben. Sie haben zu viel Gas gegeben, nicht? Wie? Gas. Sie geben zu viel Gas. Glauben Sie, dass es das war? Was denn sonst? Na, was ist nun? Will er nicht mehr Ihr Rennwagen? Hat er den Geist fahren lassen? Wir haben nämlich einen langen Tag vor uns. Wir müssen weiter, weiter, weiter. Ja, ich weiß auch nicht, was er wieder hat. Na dann auf Wiedersehen, wenn Sie es auch nicht wissen. Wir können nicht so viel Zeit mit herumstehen vergeuden. Komm, lassen wir den Mann. Er stiehlt uns nur die Zeit. Nehmen wir ein anderes Auto. Das nenne ich ein Auto. Ja, das ist ein Motor. Sag, ich nenne das auch ein Auto. Ich nenne das auch ein Auto. Ja. Ich nenne das auch einen Motor. Nein. Kennen Sie den großartigen Film Orlaks Hände? Was ist das? Ein großer Wurf, ein Meisterwerk. Da werden einem begnadeten Klaviervirtuosen durch einen grässlichen Autounfall beide Hände abgerissen. Fahren Sie also etwas langsamer. Ein geschickter Chirurg, der im Film keinen Namen hat, lässt ihn in seine Klinik tragen und näht ihm ein paar andere Hände an. Das sind aber die Hände eines Mörders, der... Ja, warum halten Sie denn an? Kursdorf. Dort ist der Kristallpalast. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Komm, steigen wir aus. Ja, und was wird nun aus dem Mann mit den Mörderhänden? Was wird schon aus ihm werden? Er bringt fast eine Dame um, dann spielt er weiter Klavier. Komm, lassen wir diesen fantasielosen Menschen. So, da wären wir am Kristallpalast. Sie spielen geschlossen. Was sagst du da? Ach, du grüne Neune, er hat das Zeitliche gesegnet. Eine Kinoleiche. Dass mir das passieren muss in meinem Alter. Soll es verfaulen, das Miststück. Und was machen wir nun? Moment, Moment. Nichts übereilen. Essen wir erst mal unsere Bämmen. Du willst sicher die mit Leberwurst. Und ja. Ich esse die mit Speck. Und jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Jetzt stellen wir uns wieder an den Straßenrand und warten, bis sich einer unserer erbarmt und uns noch... Penig? Noch Penig mitnimmt, wohin sonst. Und wie heißt das Kino da? Das Zentralkino, jawohl. Und was spielen Sie da? Das wirst du gleich selber sehen, wenn du die Augen aufmachst. Hallo? Ist da niemand? Was sehe ich da? Kundschaft. Schon so früh am Tag? Ja. Ja. Haben Sie geschlossen? Aber gar nicht. Ich mache gerade auf. Aha. Wissen Sie, wer ich bin? Müsste ich? Jawohl. Kommen Sie aus einem Film? Nein. Ich bin der Kinoerzähler von Limbach. Und das ist mein Enkel. Wir bereisen an unseren freien Tagen die kinematografischen Anstalten der Gegend, um unsere Studien zu machen. Nicht wahr, Wicht? Guten Tag. Sie hätten nicht zufällig ein Glas Selterswasser für den Kleinen. Er ist halb verdurstet. Er sagt bloß nichts, er leidet lieber. Oh. Bitte. Danke. Vielen Dank für die Freundlichkeit. Hat er auch Hunger? isst er gern Kartoffelkuchen. Na, was sagst du? Ja, sehr gern. Und Sie? Ich eigentlich auch. Da, das können Sie verputzen. Vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Das ist der beste Kartoffelkuchen, den ich in meinem Leben gegessen habe. Und du? Ich in meinem Leben auch. Herr Kino, verzeihen Sie, wenn ich das sage, ist auch nicht mehr ganz frisch, ne? 25 Jahre. Ja, ja. Es dürfte seine beste Zeit hinter sich haben. Aber es gibt Schlimmere. Manche sind am Zerbröckeln. Aber wir gehen trotzdem rein, nicht, Steppke? Ja, wir gehen rein. Tja, so ist es mit der Kunst. Sie ist mit Gefahr verbunden. Mit Todesgefahr. Was ist denn Ihr bester Platz? Jedes Kino hat nämlich gute, mittlere und miese Plätze. Aber wir, weil wir so zeitig da sind und außer uns sowieso keiner kommt, haben die Wahl. Verstehst du? Ja. Wir werden uns nicht auf die Miesen setzen lassen. Und dann haben alle Kinos einen Platz, von dem man aus am besten sieht. Das ist bloß nicht bekannt. Und hört. Das ist im Film nicht so wichtig. Unsere Plätze sind alle gut. Na, dann geben Sie mir mal einen, falls Sie nicht zu teuer sind. Der Steppke hier darf doch wohl gratis rein. Er ist mucksmäuschenstill. Ich sehe schon, reich wird man an Ihnen nicht, aber nehmen Sie ihn ruhig mit. Nicht wahr? Und wie sagst du zu dem Herrn? Da sage ich, danke. Und viel Vergnügen auch. Danke. Merkst du was? Nein. In keinem der Kinos gibt es noch Kinoerzähler. Da sind wir in Limbach einzig. Und auch Klavier spielt keiner mehr. Alles verfällt. Die ganze Welt. Alles geht zum Teufel. Na, wie hat er dir gefallen? Er war ein bisschen traurig. Wie das Leben, wie das Leben. Sitzt du gut? Ja. Halt dich nur schön fest. Mach aber nichts kaputt, der Mann braucht seinen Traktor noch. In 100 Kinos bin ich in meinem Leben gewesen. In 20 gehe ich noch. Dann wird das Licht ausgemacht. Dann habe ich gesehen, was es auf der Welt zu sehen gibt. Mehr bringt in einem Menschenleben keiner unter. Und was machst du dann? Dann werde ich abtreten. Das andere lohnt sich nicht. Ich meine, was machst du, wenn wir wieder zu Hause sind? Dann kommt es auf mich zu. Was denn? Dann wird dieser Teil aber mit mir reden wollen. Leer. Mein schönes Apollo, das ich unter so großen Kosten und mit so viel Liebe habe einrichten lassen, ist leer. Aus Witterungsgründen, Herr Teilhaber. Lächerlich. Allein aus Witterungsgründen. Wenn die Leute den festen Willen hätten, an einem Samstagabend mein Kino zu besuchen, würden sie sich Regen hin, Regen her von ein paar Tröpfchen nicht abhalten lassen. Lächerlich. Ich habe mit Ihnen zu reden. Mit mir? Tatsächlich? Wir sind, ich als Kinobesitzer und Sie als mein Angestellter, an einen Punkt gekommen. So geht das nicht mehr weiter. Das ist mein Enkel. Gib Herrn Teilhaber die Hand. Er hat sie gewaschen. Guten Tag, Herr Teilhaber. Ja, guten Tag. Er darf doch bleiben während unserer kleinen Plauderei. Wenn er nicht dazwischen redet? Oh. Also, hören Sie gut zu, mein Lieber. Erlauben Sie, dass ich mich dabei zurechtmache? Wozu? Für meinen Auftritt. Ich muss mich umkleiden und auch sonst noch dies und das. Heute zeigen wir die Hintertreppe. Mit Fritz Kortner und Henny Porten, ein wunderbarer Film. Da muss ich nach was ausschauen. Meinetwegen, machen Sie, was Sie wollen. Also, was Sie in meinem Kino, wenn Sie die Filme erklären, immer so erzählen, mag ja ganz hübsch sein. Es ist nun aber nicht mehr nötig. Ich mache mein Stummfilmtheater zu. Es hat sich überlebt. Was sagen Sie da? Zu. Ich mach's zu. Auch Sie brauche ich nicht mehr. Und erst gestern habe ich sowas Schönes gezeigt. Ein Wunder von einem Film, das Feuer. Alle waren wie verzaubert. Ganze 7 waren da. Wenn Sie glauben, die Leute hätten das Feuer ohne mich verstanden, täuschen Sie sich. Kein Wort hätten Sie verstanden, kein Wort. Sogar die Musik, die ich gespielt habe, war neuartig, besonders für Limbach. Aber auch sonst. Jedenfalls hat das Feuer eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt müssen Sie mal wegschauen. Ich ziehe meine Auftrittshose an. Nein, nein, nein, so geht das nicht weiter. Mit der Filmkultur wird jetzt auch bei uns alles anders. Die Filme heißen jetzt Tonfilme und sind so gedreht, dass alles drumherumreden überflüssig ist. Das gilt auch für Iris Hofmann. Es gibt Wahrheiten, die bitter schmecken, die man aber aussprechen muss. Jetzt muss der Tonfilm her. Wenn ich überhaupt noch Stummfilme gezeigt habe, dann nur ihretwegen, das wissen Sie doch selber. Aber gar nicht überflüssig. Wieso denn? Doch, doch, was Sie erklären und dazu erzählen, ist längst überflüssig, egal was es ist. Weil wir gerade davon sprechen, nächste Woche kommt Sumurun. Was sagen Sie dazu? Wer kommt? Sumurun. Mit Pola Negri und Paul Wegen. Ein herrlicher Streifen. Haben Sie sicher davon gehört? Ich erinnere mich nicht. Von Sumurun erwarte ich mir für Limbach einen Durchbruch. Und der kommt, der kommt. Ja, wenn ich tot und begraben bin. Danach die Überraschung der Saison. Der Golem, wie er in die Welt kam, mit Albert Steinrück, Paul Wegner und Otto Gebühr. Der war schon mal da, aber sowas kann man gar nicht oft genug zeigen. Der Golem spielt im alten Prag mit seinen verwinkelten Gassen. Deshalb sind alle Bilder ohne gerade Linien. Alles krumm, verstehen Sie? Aber das werden Sie selber beurteilen können. Überflüssig bin ich also nicht. Das bezweifle ich. Unsinn. Natürlich sind Sie... Aber, Herr, möchten Sie vielleicht einen Schluck Wasser trinken? Wie? Oder Schluck Bier? Unsinn. Oh. Seit einiger Zeit frage ich mich, ob es die Zuschauer nicht sogar stört, wenn sie während des Films so viel reden, Hofmann. Oh. Schließlich gibt es Zwischentitel, falls das große Publikum etwas nicht begreift. Da kann jeder lesen, was er sieht und worum es geht. Da müssen Sie nicht auch noch Ihren Schnabel dran wetzen. Das ist überflüssig. Nein, es ist nicht überflüssig. Überflüssig. Ganz im Gegenteil. Schauen Sie doch selber in den Saal. Das sind keine 10. 11, ja. Ich kann mir es auch nicht erklären. Verglichen mit Mittweida sind das aber gar nicht so wenig. Sie meinen, die Mittweida kommen noch weniger? Verglichen mit Mittweida kommen bei uns viel. Und es werden immer mehr. Man muss die Leute nur auf den Geschmack bringen. Als ich das Feuer zeigte, bin ich auch erst auf skeptische Mienen gestoßen. Da habe ich die Aufmerksamkeit des Publikums auf Asta Nielsen. Auf was? Auf Asta Nielsen gelenkt, die wieder einmal im Mittelpunkt stand. Besonders in der Szene, wo sie in einem weitläufigen Salon an einer Flügeltür lehnt und etwas sagen will. Und? Sie. Was hat sie gesagt? Was hat sie schon sagen können? Es war doch ein Stummfilm. Ja. So, jetzt bin ich fertig für meinen Auftritt. Die Nielsen, müssen Sie sich vorstellen, stand lange neben ihrer hexenhaften Mutter, die in einen schwarzen Umhang gekrochen war. Sie hat ein durchscheinendes Nachtgewand mit Spitzen an und hielt einen Leuchter in der Hand. Auf dem brannten 3 Kerzen. Wenn man bedenkt, dass sie sich vor ein paar Jahren noch aus Abneigung vor ihrem eigenen Abbild nicht fotografieren lassen wollte. Und jetzt diese Wandlung. Rechts und links flatterten traumverloren ihre beiden Ärmel. Sie hat eine Pagenfrisur, die ging ihr bis knapp über die Ohren. Den Kopf hielt sie, als lauschte sie. Wer weiß, vielleicht hat sie... Ihr Kleiner spielt mit ihren Streichhölzern. Ja. Junge, bist du von Sinn? Gib her. Oh, du. Willst du unser schönes Kino überm Kopf anstecken? Entschuldigen Sie, der ist so verspielt. Wie gesagt, sie hat gelauscht. Vielleicht auf das im Titel angekündigte Feuer, das in der Ferne wütete und langsam näher kam. Nun, ich sage Ihnen nicht, worauf sie in Wirklichkeit lauschte, weil ich weiß, dass Ihnen das alles zerstören würde, falls Sie den Film doch noch mal anschauen. Ich weiß, Sie haben ihn noch nicht gesehen, aber das haben Sie sicher schon bereut. Jedenfalls haben wir so schöne Bilder hier lange nicht gesehen. Wenn jemand nicht wissen sollte, was Kunst ist und es gerne erfahren will, braucht er bloß nach Limbach ins Apollo zu gehen und das Kerzenbild mit der Nielsen zu studieren. Dann weiß er's. Keiner weiß, was Verluste sind, wenn er kein Kino hat. Jedenfalls muss man dem Publikum an der Stelle immer viel erläutern. Zum Beispiel, dass die Nielsen sich im wirklichen Leben mit der Filmschauspielerin Pola Negri in einem tödlichen Kampf befindet. Das kommt, weil die beiden Rivalinnen sind um die Krone ihrer Kunst. Die Negri heißt im wirklichen Leben Apollonia Schabuletz. Man hat sie aber schnell umgetauft, weil das keiner aussprechen konnte. Sie stammt aus einem polnischen Nest, das sie immer verschweigt. Deshalb nennt sie sich nun Negri. Die beiden Damen befinden sich in einer Rivalität um die Gunst des Publikums, wie man sie sich nicht schärfer vorstellen kann. Sicher haben sie einander in Gedanken schon 100-mal vergiftet, beziehungsweise mit dem Rasiermesser umgebracht. Sie hätten es auch im wirklichen Leben schon getan, wenn sie nicht von ihren Filmdirektoren bzw. Ehemännern nicht an allen Gliedern zurückgehalten würden. Denn mit Riesenbuchstaben über den beiden in der Himmel geschrieben ist die Frage, wer, die oder ich, steht höher? Naja, ich weiß nicht, was Sie sagen, aber ich habe mich nach langem Zögern auf die Seite von der Asta geschlagen. Das Feuer habe ich 12-mal gesehen und nicht einmal bereut. Sumurun kommt jetzt auch noch. Was kommt? Der Film Sumurun. Ja, ja, Hoffmann, ich weiß, dass Sie alles tun, damit jeder alte Schinken zu uns kommt, aber sonst... Sonst geht alles seinen altgewohnten, freudlosen Gang. Herr Teichert aus Erdmannsdorf hat sich aufgehängt, Frau Jessing aus Grimmitschhaus ins Wasser gegangen und die Firma Liebscher in Burgstedt steht vorm Bankrott und wird Dutzende mit sich reißen. Kein Wunder, dass alles voll Ungeduld auf Sumurun wartet. Da soll der große Paul Wegener einen Sultan spielen, der seine Geliebte in den Armen seines eigenen Sohnes überrascht. Sie sind von einem Gaukler verraten worden, der angeblich bucklig ist. Natürlich sind wir alle gespannt, wie Paul Wegener als Sultan aussieht. Hoffentlich reißt der Film. Unseliger, was machst du jetzt schon wieder? Spuck sie aus! Was macht er denn? Er nimmt eine Reißzwecke in den Mund. Gib sie her. Oh nein. Auf welche Ideen die Kinder heute kommen. Sowas gab es früher nicht. Früher. Hoffentlich reißt der Film nicht. Das Feuer ist immer gerissen. Deshalb musste ich meine Erklärungen oft unterbrechen. Gott sei Dank hatte ich viel zu sagen. Ich hatte verboten, das Licht einzuschalten, damit keiner aus seinem Traum herausgerissen wurde. Das verträgt keine Kunst. Voraussetzung für jede ist, dass die Wirklichkeit draußen gehalten wird und nicht dazwischen redet. Ich habe mich also ans Klavier gesetzt und die Flickpause mit einem Walzer überbrückt, den ich schnell komponiert habe. Den trällerten beim Verlassen des Apollo dann alle in die Nacht. Deshalb bitte ich Sie, von der Gehaltskürzung, von der Sie wegen Ausbleiben des großen Publikums neulich sprachen... Von der Gehaltskürzung absehen kann ich nicht, Hoffmann. Nein, bei mir ist, wie bald überall auf der Welt, ein Kinoerzähler überflüssig. Überflüssig? Wie ein drittes Nasenloch. Ach, Herr Theiler, aber ich bin doch nicht überflüssig. Dem Publikum muss doch einer die Filme erklären. Jedenfalls die feinere Struktur. Sie hätten ja sonst keine Ahnung, was in so einem Film alles drinsteckt, wenn man genauer hinschaut. In jedem einzelnen Bild. Nein, nein, das muss einer erklären. Es ginge sonst verloren. Nun, erklären Sie es Ihnen meinetwegen noch ein bisschen. Aber nicht mehr lange. Sie müssten doch selber merken, dass es zu Ende ist mit Ihnen. Ich meine mit Ihrem Beruf. In den größeren Städten ist er längst mausetot. Vom geschäftlichen Standpunkt bringt er nichts. Ganz im Gegenteil. Die Leute wollen junge Damen singen hören, nicht sie schwadronieren. Und um Gottes Willen nicht so ausführlich. So ausführlich will es doch gar keiner wissen. Für den Augenblick, Hofmann, mag es noch angehen. Aber auf die Dauer kann ich für nichts garantieren. Die technische Entwicklung geht ja weiter. Auch über die Interessen des Einzelnen hinaus. Nun, Sie sind gewarnt. Eines Tages werde ich Sie beiseite nehmen und Ihnen sagen müssen, Schluss jetzt, Hofmann. Sie müssen sich einen anderen Beruf suchen oder von Ihrer Rente leben. Rente? So knapp bemessen sie auch sein mag. Ihren Beruf gibt es nicht mehr. Rente? Er ist eingegangen im Rahmen der Weiterentwicklung der Unterhaltungskunst. Er wird nicht mehr benötigt. Oh. So sehr ich Ihre Dienste geschätzt habe, Sie müssen sich etwas anderes suchen. Und wo, bitteschön, soll ich in meinem Alter was anderes finden? Sie müssen sich eben umschauen. Und wann muss ich mich umschauen? So in einem halben Jahr. Och, bis dahin ist ja noch Zeit. Kinoerzähler hat es immer gegeben und wird es auch immer geben. Und jetzt, Steppke, müssen wir an der Arbeit. Also, putz dir nochmal die Nase. Ich habe kein Taschentuch. Ich gebe dir meins. Und nun sag auf Wiedersehen zu Herrn Theiler und bedank dich, dass er dich seine schönen Filme ab und zu hat umsonst anschauen lassen. Vielen Dank, dass ich umsonst... Auf Wiedersehen. Und nun sperr deine Augen auf. Heute gibt's was ganz Feines. Was ganz Feines. Was ganz Feines. Dann seien Sie hell und entscheiden Sie sich schnell, denn ein junger Mann, wie ich es bin, der bleibt nicht lang allein. Mein Angebot hat nur den Sinn, bald Ehemann zu sein. Das allmähliche Verstummen des Kinoerzählers in der Tonfilmzeit von Gerd Hofmann. Regie Manfred Marchfelder, Komposition Jürgen Knieper. Mit Rolf Hoppe, Felix Leiberg, Barbara Witte, Hans Mandin, Ingolf Görges, Gerd Holtenau, Otto Czarski, Dieter Kursawe und Werner Rehm. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1990.